Herz schlägt schnell, Errötung, Versprechungen. Wie bleib ich stark? Wie kann ich lieben nur in Angst vor dem Fall? Ich sah dich stehen ganz allein, all meine Zweifel plötzlich verschwinden irgendwie. Ein Schritt mehr. Ich starb an jedem Tag wartend auf dich. Liebling, sei unbesorgt, ich lieb dich schon seit tausend Jahren. Lieb dich noch für tausend mehr. Zeit steht still, Schönheit ist ganz in dir. Will tapfer sein, ich lass nur nicht etwas nehmen. Was steht direkt vor mir? Jeder Atemzug und jede Stunde führte dorthin. Ein Schritt näher. Ich starb an jeden Tag wartend auf dich. Liebling, sei unbesorgt. Ich lieb dich schon seit tausend Jahren, lieb dich noch für tausend mehr. Und dabei wusste ich, ich werd finden dich. Zeit brach an dein Herz zu mir. Ich hab dich geliebt schon seit tausend Jahren, lieb dich noch für tausend. Auf dich, Liebling, sei unbesorgt, dich liebte ich schon seit tausend Jahren, lieb dich noch für tausend mehr. Und dabei wusste ich, ich werd finden dich, Zeit brach dann dein Herz zu mir, ich hab dich geliebt schon seit tausend Jahren.